1. Herr, ICH Roof Ditchen, Isle, Mir zu helfen und Hor Main Stim, when ICH zu dir flehe. 2. Moge mein Gebet y Wayroch vor dir aufsteigen und das erheben meine Hand y ein Abendop für sein. 3. Herr, set ein Wash vor meinen Mund und beware die tur meine Lippen. 4. Lass mein Hers nicht zu bosen negungen befuren, damit ICH kein gottlosen Taten mit jubeltaten begehe und nicht in eren verlockungen teilhabe. 5. Wenn ein gerechter me aus lieb schlagt und me zurecht weist, so soll mein Haupt dies nicht blennen, sundern es y ein Wolchuens soll empfangen. Mein Gebet rich tet sich jedoch stets gegen die Bosheit der Jubeltäter. 6. I richter Worden von den Felsen gestürzt, und die Menschen erkannten, das mein Wort angenehm und wahrhaftig wären. 7. Y gemmend, de die Erde flut und spultet, so Worden unsir gebeinem Eingang der Unterwelt verstrut. 8. Den auf dich, Herr, mein Gott, sind mein Organ gerichtet, bei dir such ICH zuflucht, lass mein Leben nicht verjähen. 9. Beware mir vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor den Fallstricken der Jubeltäter. 10. Mogen die Gottlosen in ihr eigenen Netze fallen, warend ICH sicher darin vorbeigehe.